Al Moment RTL. RTL, Background am Gespräch. An der GD-Show präsentiert vom Claude Simetz. Guten Mittag. Schöne guten Mittag. Wir wollen heute an dieser Runde mit drei Witten über das Lützburger Schulsystem schwätzen. Notamment über die Frage, für was Bildungsungleichheiten hier im Land apart heisch sind und was du dagegen machen kannst. Ich begrüße dafür hier im Studio den Educationsminister Claude Meisch. Madame Cynthia Rasch, sie ist Direktrice am Lallinger Lycée und die aktuelle Präsidentin vom sogenannten Collège Directeur von den Lycées-Direktionen. An der Präsident von der Enseignants-Gewerkschaft, SNE am Fondamental, der Patrick Remekel. Madame, Monsieur, schönen guten Mittag. Guten Mittag. Guten Mittag. Wir sind alle mal froh, dass ihr effektiv heute seid bei all den vielen Leuten, die krank sind. Im Moment, wir haben das vorher aus der Kanner-Klinik gehört, dass es eine regelrecht Grippe-Epidemie in der Kanner gibt, meistens wie sonst die Jahre. Herr Remekel, wie eitel sind Klassenselder an den Moment am Fondamental? Man hat das vorher, dass wenn wir so eine Grippewelle haben, dass das auch an der Schule natürlich kennt. Natürlich müssen Kinder, die krank sind, die dann eben daheim bleiben und die den Kur dann eben nicht können survivieren. Wir müssen auf der anderen Seite auch Personal, was ausfällt, mit Enseignants, die ausfallen. Wir haben Edukatoren, die ausfallen und wir haben auch Leute aus den Ösappen, das sind eben die Leute, die sich um Kinder kümmern, die Probleme haben, die ausfallen. Wie gesagt, haben wir noch die Chance, dass wir bei den Enseignants, da haben wir Pool des Remplaçants, da wo ich kann Enseignants ersetzen. Oder das noch hin, an die Zeit. Es geht, das Öfteren geht es durch, es gibt auch Momente, wo es eben gerade nicht durchgeht. Und dann muss die Schule eben probieren, sich zu organisieren. Aber wie gesagt, mit gutem Willen kriegen wir das ganz sicher hin. Dafür sind wir da froh, dass wir da den Pool haben. Und am Contrary, wie gesagt, bei den Edukateuren und bei den Selbstleuten haben wir keinen so einen Pool. Und das ist immens schön, weil die Leute, die gehen dann grundsätzlich nicht ersetzt. Und da fehlen denen kann er eben die Hilfe brauchen, weil eben die Selbstleute nicht ersetzt gehen, fehlt dann eben die Hilfe, die kann er am Fungel brauchen. Und am Rest, wie gesagt, am Lycée aus, wo du auch Probleme gehabt für Klassen zu assurieren. Ja, das ist so ähnlich. Ich meine, momentan ist wie ganz viele Plätze ganz eng. Bei den Enseignants und auch bei dem anderen Personal, wie der Herr Merkel gesagt hat. Also wir sind ungefähr so bei 8% die letzte Woche gewischt vom Gesamtpersonal, was aber schon relativ hoch ist. Genau wie beim Herrn Merkel, das ist auch bei uns so, wir haben verschiedene Mesuren, auf die wir können zurückgreifen. Wir haben noch einen Teil Assistant am Gebäude. Bei uns sind da zum Beispiel 6, die dann natürlich relativ viel angesetzt gehen. Wir können aber auch ganz oft auf Enseignants, die auf derselben Klasse zum Beispiel in der Schule haben, zurückgreifen, die da so ein paar Sprangen an für den. Und dann nächste Woche kann den zum Beispiel, wenn den Römer schon zurückholen, an viele Enseignants schicken, obwohl sie wirklich schwer krank sind, schicken sie dann aber nach Material ran, wo dann auch ganz wertvoll ist, dass Schüler können weiter beschult gehen, sodass es aber meistens geht. Am schlimmsten Fall, da muss man halt mal so ein Event mit ist und fahren nur 2 Stunden am 6. Fahrer aus, da gehen Schüler vielleicht nicht daheim geschickt, weil an der Prüfungszeit waren die einen oder anderen vielleicht ganz froh, weil sie da konnten mehr für die Prüfung lehren. Aber es war sportlich, mehr sportlich wie die Wandre vier drin, aber mit ganz viel Ansatz von allen Seiten, wo man das aber bis jetzt relativ gut hinkriegt. Also ich war manchmal froh, dass wir dann das Semester Vakanz führen und die haben und hoffen, dass es dann da noch ein bisschen mehr ruhig ist, weil das geht besonders auch für die Schüler, weil da sind auch ganz, ganz viel krank, auch ganz urstehlweise. Und da hoffe ich wirklich, dass sie dann die Vakanz aber mal so gut wie möglich kriegen. Das Situation ist schon beruhigt. Allgemein effektiv, Herr Meisch, der den Terrain guckt, irgendwie für sich zu organisieren, für das bestmöglich zu machen, kann der Minister durch irgendeine konkrete Hilfe geben an solchen Situationen? Also ich denke, dass wir die dritte Situation all Januar, Februar kennen, das Jahr war es mit Haft effektiv und das haben die Medien auch berichtet, dass die Mekaner vor allem auch von der Grippe betroffen waren, hat noch mehr Ausfälle gehabt beim Schulpersonal und dann, also das so, dass wir zum Teil bis zu gewissen Niveau Ersatzpersonal haben. Wir haben die letzten Jahre zum Beispiel geguckt, dass wir an den Grundschulen viel mehr Ersatzpersonal auch direkt an die Regionen gehen haben, sodass die disponibel sind, aber das geht nicht immer durch und finalement, also den Engagement von den Enseignants, die gucken, dass wir den Schulbetrieb so gut wie möglich können aufrecht erhalten. Du hältst mal einen, die man in seine Klasse einkehren, oder du hältst auch noch eine Stunde. Und ich meine, dass das weiß, dass wir engagierte Enseignants haben, die aus auch über so Situationen in der Welt helfen. Weil er muss sporadisch aus für Podés oder so, das hat ja kein Problem, weil natürlich Personal ausfällt, sind dann ganz klasse, müssen auf lange Dauer so abgesplickt gehen, dass das wird. Kann er natürlich schon nicht so gut. Über dem Ganzen schwirft ja wie groß ist der Personalmangel am Moment an der Education, Herr Remekel, der Gewerkschaft Nazané, schwarz nochmal rum von der Pénurie. Was gibt es da so? Das ist ganz klar, dass wir eine Pénurie haben. an dat das eben noch de Fett, dass man eben den Pool de Remplaçant mit den Chargen, dass den nicht so groß als wie in am Fungol Mist sind, weil man eben einen Teil von den Chargen, die holen wir schon am Anfang vom Jahr, das ist schon den 15. September, sind die schon bei einer festen Klasse, bei einem festen Posten, für eben ganz Jahr zu assurieren. Ist die Fehler, wenn sie spontan da müssen nachsprangen? Ganz, ganz genau, das ist eben, weil man nicht genug brevetiert Personal haben, weil den Beruf vom Enseignant an der École Fondamentale nicht mehr attraktiv genug ist, fanden wir nicht mehr genug Leute, der Teestoff hier muss man mehr chargen an das System ranholen, die Charge fehlen als für eben den Ersatz zu garantieren und das ist definitiv ein Problem. So sollte man neue Gehälter auch eine Antwort darüber geliefert gehen, natürlich den Minister für die Funktion Publik, das Herr Schwill, muss man so bei uns auch formuliert gehabt, tituliert der Klasse, die kriegen nur ein Prim, an Überstunden gehen noch mehr bezahlt. Du seht natürlich kein Nee, Herr Römerke, die war doch selber dabei bei der Signatur von dem Gehalt. Da kommen, werden sich dann eher nur mehr Leute melden, für Schulen zu gehen. Aber das muss ich mal sagen, dass das heute mal ein richtig Zeichen war. Es waren Zeichen für die Wertschätzung und die Anerkennung vom titulären Klasse, der selbst hat in der Nähe auch schon ganz lange gefordert wird. Und die Regierung war eben nur bereit zu sagen, für den titulären Klasse eine Anerkennung zu gehen. Und das ist auch gut so. Das andere da war nicht und den Konditionen, die man haben für Schuld zu halten, die noch immer schwer sind. Aber wie gesagt, da ist mal eine Anerkennung, die erst lange gefehlt hat. Man am Rest, wie gesehen, am Sekundär. Du hast ja immer so fachspezifisch, dass Leute fehlen. Wo ist das im Moment der Fall? Dann gibt es auch so, dass der Beruf nicht mehr attraktiv genug ist. Es sind ein paar Fächer, die effektiv mehr betroffen sind wie andere. Das ist ganz sicher. Ich meine, da sind die üblichen Verdächtigen immer dabei. Das ist Mathe. Auch Englisch, dass die letzten Jahre in Teilweise Schwierigkeiten für einen Ersatz zu finden, wenn ein Enseignant in Langzeit ausfällt. Wir haben auch die Informatik, die seit Jahren ganz, ganz schwierig ist. Und da kommen noch die neuen Sozialfächer dabei, wo Lösalus muss abgestockt gehen, weil da eben die letzten Jahre ein paar Sektionen beikommen sind, wo wir spezifische Fächer verlangt gehen. Wir haben auch in der Wahl der Präparation haben wir ganz große Defizite, die wir müssen abfangen. Wie erklärt der Ist-Stadt? Ich meine, dass wie Herr Merkel gesagt hat, dass Enseignant zu sein, also ein flotter Beruf. Also wirklich, das ist wirklich ein ganz flotter Beruf. Ich war jahrelang schon ganz lange gemacht. Und mit das aber auch ein ganz komplexer Job, der ganz vieles mit sich bringt, das muss ich einfach so sagen. Es geht nicht nur eine Stunde hier im Vier zu bereden und sich einfach dünner zu stellen und das dann zu erzählen. Das ist schon ein ganz kleiner Teil am Fungol von dem Job. Und ich meine, das hat sich auch unter ihm geschwärt. Das muss ich wirklich immens stressresistent sein. Und das ist ein Defi. Ich meine, das ist ganz einfach das. Das schreckt vielleicht leider auch einen auf, wie dann zu sagen, soll ich den Job holen oder nicht holen? Ganz oft merkt man auch, dass Leute, die am Ausland studiert haben, die vielleicht auch keinen Stage gemacht haben und dann den nächsten Kontakt mal haben, wenn sie an den Stage überhaupt kommen. Das ist halt ganz schwierig. Ne? Dann richtig merken, dass vielleicht auch nicht das richtig ist. Ja, weil es sind viel mehr Aufgaben, wie gesagt, wie einfach schüsse zu hinstellen an Schulhallen. Das ist schon, wie gesagt, ganz komplex. Mit das immer noch einen immens flotten Job für dann junge Leute etwas beizubringen. Und da sage ich immens von der Erfahrung, wenn ihnen trotz schwierigen Konditionen zum Schluss vom Jahr gesagt, dass der Schüler sein Jahr gepackt wird. Und wenn ihnen zum Schluss immer noch kann ein Diplom überreichen kann, ich meine, das ist für ganz viele Enseignanten auch selber auch noch eine Belohnung. Und das stärkt also auch alle daran, dass man das wollen machen. Weil die Wut machen, die machen wirklich gerne. Ja, man steht für Jahre schon gesagt, die gibt Uni auch encouragieren, mehr Enseignanten auszubilden. Die Schiffen, die sind auch zum Teil herabgegangen. Wir haben immer noch an dem Moos, dass es gibt durchgehen. Was hast du also, noch geplant? Generell stelle ich aber immer fest, dass den Enseignantsberuf seine Attraktivität hat, weil ich gesehen werde, was Jahr für Jahr bei uns meldet, was Jahr für Jahr von den Schulen, von den Universitäten raufgeht, wie viele neue Enseignanten und Enseignanten wir können veredischen. Auf der anderen Seite geht der Besuch natürlich auch von Jahr zu Jahr mehr groß. Wir hatten noch Schuljahren, da hatten wir am Ende vom Schuljahr zwischen 2.000 und 3.000 mehr Schülerinnen und Schüler an unseren Schulen, fundamental und sekundär, wie am Anfang vom Schuljahr. Und das weiß natürlich, dass man auch da haben drin permanent weitere Erfahrungen müssen machen. Wenn ich so kurz einen Unterschied meine, die Situation am fundamental, also ich sehe ja schon länger Zeit, dass ich die Responsabilität da habe. Und am Anfang hat man Situationen, da war, den Herr Merkel sieht, dass bemol Chemie da den ersetzen geht. Man hat Situationen, wo die schon alle gut auf der Klasse fest waren, ja, Schule überhaupt umgegangen. Also da sind wir halt weit davon weg. Wir haben halt genug Stock, wir können auch schwierige Situationen zu überbrücken. Wir haben den Direktionen direkt genug Remplaçant permanent eigentlich gehen, für die üblichen Situationen können zu schüllern. Und dann haben wir noch immer auch die mal Podesch enke können an sprangen an dat geht net immer du mir et geht aber an der Regel durch für normalen Funktionament können oprecht zu erhalen am Lycée sind wir Konkurrenz natürlich auch mal du siehst mal Leute die Master hun an man am Recht sieht zu Recht das besonders knapp zum Beispiel an der Informatik an der Mathematik mischt in der Konkurrenz du auch mal denger Finanzplatz mal IT-Sektor zu Lützeburger gerade denen Profile gehen du ganz flott Proposen gemacht ja, dann Herr No bei Eisern an der Education und dafür hast du den permanenten Challenge über die Universitäten zu gucken bei den Jungen zu gucken dann aber auch zu weisen was wird man am Recht also ganz flott gemacht wird wird das positiv um Enseignants Beruf als ein als herausfordern wir sind eine permanente Transformation von unserem Schulsystem weil das Gesellschaft eine permanente Transformation als wir haben eine Reihe von Herausforderungen zu Lützeburg Eisprachen Eiskulturen für uns hier wird Kefus Green Life Balance geschwert das ist auch das Sujet an Schulen muss ich auch darum's mittlerweile kümmern wie man mit sozialen Medien umgehen wie man mit dem Smartphone umgehen der Aufgabe im Reise runter da bleibt natürlich irgendwo auch immer die Senke um Senior hängen, mir auf der anderen Seite, also der Beruf, wo ihn viel gibt, mir aber auch ganz, ganz viel kann zurückkriegen. Du hast schon eine gute Überlegung gemacht, weil ich wollte, ob Diversität auch von der Schulpopulation zu schwätzen kommen. Die gibt immer mehr divers, hat geworden noch einmal am letzten Bildungsbericht am Dezember festgestellt, wo Experten und Forscher alle 3 Jahre eben eine wirklich komplette Analyse machen vom Schulsystem. Die Schule zu Lützeburg, die baut aber noch immer kein Unterschied auf, zementiert Chancenungleichheiten heute zu Lützeburg nach mehr wie am Ausland. Spruch, die du hingeschwärt gibt, der sozioökonomische Background, respektive nach je nachdem, wo in einem Land wohnt, beeinflussen den schulischen Parcours negativ oder positiv. Ähnlich formuliert, ein ganzer Kanner und Juncker bleiben, handelt ihr Potenzial zurück. Das ist nicht nur ein Verlust für die Einzelnen, aber auch für die ganze Gesellschaft. Und die Erkenntnisse, die können am Anfang aber keine überraschen, die kannst du aus 20 Jahrzehnten dieselbe stehen. Dafür wollte ich mich an Trond fragen, für was immer als du so Schwierigkeiten zu Lützeburg? Wie will also erst reagieren? Da muss ich schon reagieren. Ja. Wer kennt sich viel dreht, das tut also ein Challenge. Das ist nicht nur ein Challenge hier zu Lützeburg, auch an anderen Ländern, dass man die Plätze, wo ich wohnt, die lo dezidiert, wie den Erfolg ist, nur an der Schule, als das viel Situation an der Familie. Aber erst geht denke dabei. Ich glaube, aber auch effektiv gesagt, am Speckmantel von der Stadt Lützeburg stimmt noch, wie sind die Resultate besser, wie ja, wenn man aus dem Norden und aus dem Süden kommt. Weil der sozialen Background natürlich du einen anderen, also dass du den entscheidet, der sozioökonomischen Hintergrund von der Familie, der Bildungsstandard von der Familie, den entscheidet auch ganz, ganz stark, wird dann Resultate an der Schule können sehen, und da muss man als mehr gehen. Das können sie equilibrieren. Zu Lützeburg nachher die viel Sprachsituation. Ich gehe nicht mit erklären, dass man ein Schulsystem haben, den eigentlich noch auf ein Drittel ausgerichtet ist von den Dekaner, weil die zu ihm Lützeburg schwätzen. Ein anderen Drittel als eigentlich die Schwätzen echt Französisch oder Portugiesisch zu haben. An den dritten Drittel als eigentlich extrem divers, du werden 100 verschiedene Sprachen an die jeweiligen Familien geschwärt gehen. An dem muss man alles unholen. Dann, ihr kennt als Antworten darüber auch eine Diversifizierung von einer schulischen Offer, war ein echter Schritt. Allo, mein Projekt Alpha zusammen wussten, auch eigentlich geguckt hat, dass alle Grundschulen, die nur eigentlich ein Offer möchte, alphabetisiert zu gehen, lesen und schreiben zu lernen an der Spruch, die einem aber mehr nur daheim kann leihen, dem einen kann nach immer auf Deutsch, weil das noch immer der richtige Weg ist, an dem anderen kann einfach echt auf Französisch, weil es du einfach ein Stück weit besser geht, und das sehen wir auch an der Pilotklasse. Projekt Alpha, für das schüsste Leute, ein kennt du aus den Saison, die vielleicht den Term du nicht kennen, das ist Alphabetisierung auf Französisch, die am Moment der Rentrée 22, 23 auf 4 Grundschulen angeboten wird. Herr Merkel, muss ich nicht auch dem Terrain ein Deal mit Responsabilität gehen, dass so lange in dem klassischen Lützeburger Schulsystem festgehalten wird, dass die nicht mehr fundamental bis so reformiert konnte gehen? Ich meine, das ist frei, sein Teil von der Responsabilität dort reden. Aber ich meine, da soll auch nicht so an den Pass zu gucken. Ich meine, muss ihn einfach konstant machen, dass kann eben aus dem klassischen System fortgehen, dass die traditionelle Lützeburger Schule eben nicht mehr einen Platz bietet für jeden Freien. Und dass dann eben, dann hört ein paar Möglichkeiten, sie den das einfach so an oder probieren dem eben das Lützeburger Schulsystem so zu reformieren, dass man eben probieren, für jeden Freien da gerecht können. können zu gehen. Und da haben wir auch von Anfang an gesagt, wie der Herr Minister mit dem Projekt Alpha kommt, dass das Projekt Alpha kann eine Lösung sein. Das kann eine von vielen Lösungen sein. Wir haben noch einmal gesagt, es könnte noch andere Lösungen geben. Das könnte wie zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache, das könnte eine Lösung sein. Und ich meine, du musst einfach zusammen gucken, wer in der Ticket für das sind alle guten Kanner, die zu Lützeburg finden, für das sind denen die bestmöglichen Chancen am Lützeburger Schulsystem gibt. Wenn ich so nur lausche, da steht da Sache da prinzipiell positiv gegen die Wahl. Ich erinnere mich auch an eine Pressekonferenz vom SNE, wo gesagt wird, es wäre überhaupt kein guter Zeitpunkt für das Projekt Alpha anzufeiern. Es wäre schon so kompliziert alles. Ja. Das ja, passt dann aber nicht gerade über den einen, von dem wir da gerade gesagt haben. Ich meine, dass das passt, das ist nämlich so, dass wenn ich will, dass eine Reform soll reüssieren, und ich meine, das wollen wir alle guten, dann muss es so sein, dass im Terrain schon Konditionen ganz favorabel sind. Wo jeder sieht, voilà, wir sind noch voller Energie, für eben etwas Neues anzupacken. Und das ist eben im Moment eben auf vielen Plätzen nicht der Fall. Wir haben eben auch immer die große Problematik, wo wir wahrscheinlich auch noch darauf zurückkommen, dass wir noch immer nicht keine Lösung gefunden haben für den Encadrement von Kanner mit spezifischen Bösemann. Da leiden Kanner drin, da leidet Personal drin. Und wie gesagt, da ist auf viele Schulen als Stimmung, wo seht, es geht nicht mehr. Aber wenn ihr dann wollt eine Reform machen, die zwar vielleicht gut gedurcht ist, dann geht es kompliziert, für das die so kann reüssieren. Vor allem, wenn ihr das so schnell, aber wenn wir manchmal noch über die Knie brechen, dann geht das immens kompliziert. Hey, ich geht das nicht über die Knie gebracht. Die Generalisierung von der Alphabetisierung auf Französisch am Fundamental. Also wir sind 2016 im Gang an der öffentlichen Schule, über die öffentliche Europaschulen Erfahrung zu sammeln mit der französischen Alphabetisierung. Wir haben das dort schon am dritten Jahr, wo wir die Pilotklassen da zwivieren, das wissenschaftlich begründet, das wissenschaftlich begleitet, das auch evaluiert. Es laufen schon eine ganze Reihe von Initiativen für die Enseignung mit auf den Weg zu holen. Es gibt auch Lehrmaterialien ausgeschafft, es wären schon Formationen, es werden danach kommen, alle Enseignungen werden gelegt kriegen, dreimal eine Formation noch zu gehen, wann dann 2026 das dort soll verallgemengert gehen. Ich denke, ich da so ein Obet verallgemengert gut, weil nee, du sind da so ja auch widersprüchlich. Ich muss ich so ein. Ich denke, dass das Regierungsprogramm ganz klar ist, dass man das wollen machen, mit einer wissenschaftlichen Evaluation, die guckt, ob das dort an den Pilotschulen dann auch wirklich denen kann, geholfen wird. Werde ich aber noch wohl so, und dann wird eigentlich da draußen kaum, auch an der Schule noch kaum so gesiegelt. Wir schwätzen von einer großen Heterogenität am Klassensaal, und das ist eine Herausforderung. Kann er lesen, erschreiben, errechnen zu lernen, wo die Halschen von der Klasse vielleicht, dann heißt du mich darüber raus, die Spur, an der ich das soll machen, gar keine Relation zu der hat. Du möchtest aber Sinn, die kann er eigentlich abzudehnen und zu sagen, den E-Gruppe, den alphabetisieren wir dann auf Deutsch, an den anderen, da machen wir das dann auf Französisch, weil wir wissen, dass den mehr kann er in Bezug schon zu der Dottersprache. Und das ist eine Evidenz, dass das der kann er gut geht, an aber die Enseignant auch noch einmal entlässt, weil die Heterogenität von dem Gruppe, wo sie dann enseignieren, auch noch einmal ja raufgeht. Und dafür denken, dass wir hier auch etwas können machen, für dem Enseignant entgegen zu kommen, dass er im Handwerksgeschirr hat, für am Klassensaal können zu reüssieren. Weil heute erfordern wir Heinz da ganz tags etwas von dem, was er eigentlich nicht kann machen, mit einer Gruppe von Schülern, die so unterschiedlich sind, aber sie alle gute können mit zu holen zum gleichen Zeitpunkt. Dafür meine ich, also für die Schüler ein Avantage, und es kann auch ein Avantage für die Enseignung sein. Ich wundere, das tut so. Doch was werden wir danach effektiv? Da leihe ja alte Erkenntnisse schon um dich, dass das Pilotprojekt als vorhin nicht aufgeschlossen wird, 26, 27, für die Schulrentrede ja auch nicht sind. Die wird ja auch nicht fundamental ganz durchschlafen. Mit Erkenntnissen sind da, der Frieden sich für was gedacht, nach dem Gezeigt. Ich denke, dass das Pilotprojekt immens wichtig war. Ich selber, wenn man ganz viele Leute schon gucken an Klassen, zu Diddling, zu Schöffling, zu Überkorn, da fehlt es. Ich meine, den Herrn Remmerkel war noch niemand, wir zwei müssten auch mal ein Keier gehen, weil es fällt einem direkt ab. Wir gehen beim Projekt Alpha, den kann er eine Stimme zurück. Ich komme nach vielen Schulen, du siehst kein Wort am Klassensaal. Du wird wäsch geguckt, wenn der Enseigner etwas fragt. Hei also so, wenn ich die Spruch beherrsche, einen Bezug zu der Spruch, die am Klassensaal dominiert, da schwätze kann er mal auf B-Moll. Und das ist etwas, du brauchst effektiv keine wissenschaftliche Evaluation für das zu sehen, das gesei den Rimm direkt. Aber wenn ich einen Spruch habe, dann nun ist die Voraussetzung für alles ernst, das an der Welt, auch an der Schule, können zu begreifen, können zu verstehen. Dafür wollen wir an die dritte Richtung gehen, aber dann Herr Römerkel hat absolut recht, man muss gut präpariert sein, darunter schaffen wir. Wir werden keine Menge noch einen müssen matt holen, ob den dritte Weg, weil es auch Männer vielleicht wie Gefahr, mehr aber vielleicht Repercussionen auf die Schulorganisation können haben. Und dann, als der Deppes wird vielleicht 26 aufhängt, und dann fängt man am zweiten Jahr vom Zirkel 1 an, und dann zieht er sich Jahr für Jahr schön gemütlich, gut präpariert mit neuen Unterrichtsmaterialien rup bis 2032, wo wir dann am Zirkel 4-2 angekommen sind. Ich denke, dass das raisonnabel, responsabel und gut präpariert. Ich frage mich, ob es für 26, 27 spricht das und nicht, ob es könnte oder nicht. Ich sehe ganz optimistisch, dass das dort notwendig ist, dass das der richtige Weg ist. Und ich meine, dass es auch wichtig ist, dass man die Leute mitholen. Auch an den Schulen, sie überzeugen von dem Konzept. Und dafür werden die Pilotschulen immens, immens wichtig, wo ja nicht der Minister sieht oder der Minister sieht, guckt, dass dort nicht funktioniert. Wir lauschen den Enseignern, kann man lauschen auf duni.lu. Es bietet den Enseignern an, der kann er ganz viel Chancen. Wir schauen am Restwort, gehen just kurz von den Herrn Römerkel. Konnten er bedenken, dass man da irgendwie also reduziert gehen. Ich meine, ich da nicht, also das ist nicht, wie wenn wir nicht zum Projekt Alpha so, und das haben wir auch klar gesagt, aber just eben nicht so, wenn wir eben mir viel darüber gesprochen von einer Pénurie, wird ganz sicher aus, dass das durch den, wenn wir ganz schnell das ganz wollen an all den Schulen machen, da braucht man viel mehr Lehrpersonal. Wenn in, an einer Schule aus, wo just ein Jahrgang einmal geht, du geht während dem Deutschen, während dem Französischen, während dem Mathe, brauchen du zwei Enseignants. Das heißt, wir brauchen nach ein Jahr viel mehr Enseignants. Dann haben wir dasselbe, tun wir auch mit den Klassensaal. Auf wie viele Schulen geht es los schon mit dem Klassensaal, die wir haben? Dafür hätten wir ja Leben, für das das Projekt soll reüssieren, dass es soll los machen, mit den Gemengen gucken, mit den Schulen gucken, wie ein Aspekt dafür. Dann los machen, für das immer mehr Beispiele hat, wo es gut funktioniert, für dass in das langfristig Ziel, dass in das auch erreichen kann, für dass wir Solutionen anbieten für alle guten Schüler an unserer Schule. Wir wollen eben gerade nicht, dass die heutige Reform soll scheitern. Und wir haben eben als Bedenken, dass wenn wir es so schnell machen, dass dann die Chancen, dass es scheitert, mehr groß sind. Das Ministerium müsste ja da relevant haben, noch für zu wissen, ob er genug Säler, genug Personal hat. Wir haben den ersten Überschlag gemacht. Ich habe ein paar Monate Direktorin an der Grundschule chargiert. Sie steht an, die jeweilige Gemeinde an die jeweils Schulen gucken zu gehen, als Schätzung seht, dass man über die 6 Jahre, wo das dort dann zwischen 26 und 32 geht, sich entwickeln, dass man da schätzungsweise 150 Klassen soll, vielleicht mehr bräuchte. Für 100 Schulen, die wir haben, dann ist das anderthalb Klassen soll während 6 Jahre. Wenn es darunter soll scheitern, dann will ich von keinem hier im Land wirklich mehr etwas hören über Bildungsgerechtigkeit. Ich meine, wir müssen zusammen den Erfolg hier abbringen. Die Enseignants sind engagiert an dem dritten Projekt. Gemengen wollen mitzählen. Wir haben erst einmal bremsen bei den Gemengen, weil es sind da ganz viele, die schon für 2 Jahre oder das letzte Jahr oder das Jahr wollten aufhängen. Dann haben wir gesagt, nein, wir präparieren es gut. Es geht gut präpariert und es sind auch davon überzeugt, dass die richtigen Wege ist, und dass wir doch zusammen geschildert kriegen. Und am Rest, was erwarten Lycée noch von der Dota-Reform? Was sind eher Erwartungen, noch eher Hoffnungen vielleicht dran? Also, merke ich schon davon aus, dass man einen Unterschied werden merken. Das ist natürlich auch schwer vorauszusehen. Wir merken aber auch schon, wo auch das Programm am Französisch adaptiert war, die letzten Jahre. Das wird das letzte Jahr, wo sie am Lycée sind. Da sind Unterschiede bei den Schülern trotzdem zu bemerken und auch eine ganz andere Motivation am Französischen. Und sodass man davon ausgeht, dass das Projekt Alpha, wenn er bis am Lycée dann am Fongol dann hochkommt, sagen wir mal so, dass das aber auch eine positive Auswirkung wird tun. Und wir hoffen, dass dann Schüler effektiv an den Sprachen besser mitkommen und wenn sie an den Sprachen mehr fit sind, hier steht natürlich auch, dass sie automatisch an ganz vielen Nebenfächern mehr fit sind, weil ganz oft an einem Nebenfach, den sich nicht schwer, weil ihn nicht versteht, was du gemacht hast. Mathe ist nicht das Problem mit, dass ich dann einen Spruch, die eine Blockage dann vielleicht verursacht, und, obwohl ihn das vielleicht unser Verstand nicht, was da erklärt ging aus dem Kurs. Und mit das muss ihn machen, sobald wir so weit sind. Ich meine, da muss ihn an einer Liste gucken und dann gesagt ihn effektiv, ob das Frische gedrohen hat. Was der Background im Moment den Impact hat, hat gesagt, ja, lange durch, und wenn ich die Portugiesisch kann, guckt, hauptsächlich Jungen, die sind überrepräsentiert an der Präparatoire und am Sekundär unterrepräsentiert. Ja, ich hatte das, ja, schon da doch gelesen. Ich war da trotzdem ein bisschen schon überrascht und da habe ich ein bisschen zu über Eis geguckt und also war die Präparation. Wenn ich das auf den nächsten Blick gucke, ja, da sind viel Portugiesisch Kanner und dann geht ihn ein bisschen mehr in Detail und dann sage ich ganz sehr, dass kein, also ich spreche für den LTL, kein von den Schülern, die bei uns in der Wadepräparation sitzen, ich spreche für Setjam, Sisiam, Asenkiam, sind Skolarität, sind ganz fundamental Skolarität hat zu Lützburg gemacht. Das ist ganz, ganz selten der Fall. Da sind da, die haben effektive Recht auf Setjam hier am Land angefangen. An ganz viele andere, die ihm den fehlten Zickel 4-2 zum Beispiel, oder die haben just 2 Jahre gemacht. Und ich meine, das steht ja auch im Bildungsrapport, wenn kann er nicht ganz frei mit der Lützeburgischen Sprache an Kontakt kommen, wie zum Beispiel an der Kirche oder an der Maison Relais, dann hat das natürlich auch nur Reperkussionen. Und natürlich kann ihn dann probieren, das abzufangen, probieren wir ja an der Lissin, an der Wadepräparation, die kann er gehen dann am Riechstuhl gelöst. Aber du hast ja auch viel geschafft, für dass sie dann effektiv dass sie noch kommen an der Schule, dass sie da fit gehen und das soll auch Ziel bleiben. Man kann in Sousa Kora auch mehr eine große Flexibilität am Sprachen und durch am Sekundär auch gedurcht. In welche Richtung müssen wir da eher noch gehen? Was gibt es da dem Minister mitgehen? Ich meine, wir haben ja schon teilweise mit der Kurbasen Kora avanciert, haben wir ja schon eine Flexibilität, dass das Senior dann je nachdem, auf welchem Niveau der Schüler aus der Kur aufpassen. Ich meine, das war schon etwas, was ganz wichtig ist. Weil je nach Kanubin, ich meine, am Sekundär, das vielleicht mittels vielleicht nach verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen, außerschulisch. Da ist natürlich immer noch Kora von den Eltern Voraussetzung, an der wir nicht vergessen, dass auch viel kann er noch 6 Stunden froh sich für heim zu gehen. Und natürlich auch, weil es ja ganz gut ist, eine Aktivitäten an ihrem Leben. Und das ist auch ganz wichtig, dass kann er eine Aktivitäten haben, dass sie ihre Sport machen, weil das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist an dem Punkt. Herr Marsch, wie sollen du die Adaptationen kommen am Sekundär? Also, können wir schon ein Datum drauf setzen? Wir haben das letzte Mal geguckt, weil wir wollen das dort noch ein bisschen diskutieren. Wir vertellen euch, fängt mal an, wo stehen wir heute? Aber wie sind ja recht richtig seht, wir haben schon vieles gemacht. Wir haben am Secondaire General einen Cours de Base und einen Cours Avancé, wo ich ganz flexibel kann, auf die jeweilige Sprachniveau von einem Schüler reagieren. Wir haben ganz viele Klassen, ein Regime linguistique spezifik, wie wir sie nennen, zum Beispiel 3 Septiemen am Land, an 3 verschiedenen Schulen, am Lycée Classique, die auf Französisch errichten. Wo man gesehen hat, dass eigentlich auch die Diversität da schon lösisch auch entwickelt hat an dem Sekundär die letzten Jahre. Aber wir müssen natürlich am Licht vom Projekt Alpha nach Renke analysieren und auch nach Renke gucken, was dann der Stellenwert von der jeweiligen Sprache auch muss sein. Da gibt es unterschiedlich Aussichten dazu. Ich denke, wir sind ein mehrsprachiges Land, wir haben 3 offizielle Sprachen in unserem Land, wir haben auch andere Sprachen, die wichtig sind für da auch beruflich und gesellschaftlich, können seinen Platz am Land zu finden. Aber es soll manner her noch ein Kriterium der Exklusion sein, es soll wie beim Projekt Alpha eigentlich auch ein Instrument sind, für die Welt können zu entdecken und für sich selber können weiter zu entwickeln. Mit Mehrsprachigkeit wird wichtig bleiben. Man am Rest wird auch noch einen wichtigen anderen Punkt angeschnitten, das ist der vom Primo Accueil. Dann, wenn kann er nicht hier angefangen haben, muss man auch eine Flexibilität behalten und dafür sind auch noch die internationalen öffentlichen Schulen so wichtig, weil die eigentlich mehr stark mit Heterogenität können schaffen. Für denen kann er auch eine Perspektive zu gehen, weil wenn er mit 10 Jahren, 12 Jahren, 14 Jahren ankommt, weder Deutsch noch Französisch gut beherrscht, dann haben wir an unseren traditionellen Schulen eigentlich noch nicht die richtige Antwort gefunden. Da muss man auch mehr auf Englisch bieten. Du, da machst du rum. Stichwort gehen, für du noch weiterzuführen. Wir machen effektiv eine kurze Pause und du noch schwätzen wir über die öffentlichen Europaschulen. Merci viel. Den RTL Presseclub. Für erste Gehälter kann am öffentlichen Dienst zu bewerten. Wer bewirkt Gewerkschaftsfront gegen liberalisiert Öffnungszeiten als Unterserbisch? In anderem das Thema beschwätzen wir das Sonntag am RTL Presseclub. Nach Ideen sind Cordula Schnür von der Luxemburg Times, der Peter Feist vom Land und den David Marquez vom Quotidien. An der Sujet sind der Wahlkampf an Deutschland und Präsidents von Donald Trump. Der Presseclub, das ist Sonntag 11 und 12 auf RTL. Ernei Küche gratis? Ja, während dem Küchenmonat Februar bei Mivel Alvis. Plan zusammen mit unseren Küchenbüroden eher Dramküchen auf Moos an alle Stile und Farben. Und mit der besten Chance könnt ihr sie gewinnen. Und du nimmst auch ein von 4 Smart-Chefischen von Siemens. Und für jederin bis zu 25% Remise auf alle neu bestellten Küchen. Nimm bei Mivel Alvis zu Leidling und nimm am Küchenmonat Februar. Mir will zu Lützebüsch. Mir günstig. Mir no. Und fahre dich schon paar Kilometer um Taro hin. Wie der Bopa. An und dich, die den Führerschein gerade recht kriegt hin. Und schaufern dich wenig fahren. Sterreplatz, Place de l'Étoile. An und dich, die das Leben haben mit dem Steuer verbringen. Votre Destination se trouve à l'autre bout du pays. Easy Protect Auto ist die Versicherung, die bei euch passt. Sich für Easy Protect Auto zu entscheiden, ist von einer individuellen Assurance zu profitieren. Schwätzt bei deinem La Lux Agent. La Lux Assurance. Don't worry, be happy. RTL. RTL, Background am Gespräch. Jetzt sind noch einmal drei Invite in meinem Studio für das Lützebäuer Schulsystem zu schwätzen. Direktrice aus dem Lallinger Lycée, Madame Cynthia Rest, den DP-Educationsminister Claude Meusch und der Präsident von der Enseignants-Gewerkschaft ASNE am Fondamental, de Patrick Remakel. Wir hatten gerade Uge Schwarz, die öffentlich Europaschulen, der sollen drei weitere noch kommen. So steht am Koalitionsakkord auch Stiedlingen an der Gegend von der Stadt. Das wären da dann neng. Herr Meusch, für mal dich weiterzuführen direkt, wie will der Minister in Zukunft da besser dafür sorgen, dass wirklich die kann er am meisten von der Opfer profitieren, die auch an die Schule müsste gehen. Das ist im Moment noch leider nicht der Fall. Ich sage mal, an dem sie mal doffer weiter ausbauen, für dadurch jederin den Wölder kommen, eine Perspektive hat, für dran zu kommen. An dem sie auch geografisch nach ein mehr stark an die Regionen gehen, wo man einfach ist, da sozioökonomisch defavorisierte Familien haben. Das ist halt nicht immer der Fall. Wenn zu Jung-Lünster so ein Show lässt, dann haben wir den sozioökonomischen Hintergrund von der Jung-Lünster-Population. Wenn wir zu Däfer so ein Show lassen, dann haben wir den sozioökonomischen Hintergrund. Dann dürfen wir also richtig für zu so mehr brauchen, auch an den Ballungsgebieten. Esch, Diddling, Stadt Lützeburg auch rundherum, auch da wirklich noch ein Gang dementsprechend offert. Das ist auch wichtig, weil ich für Drohne ja schon gesagt habe, wir haben eigentlich ein Drittel von der Population, die nicht Lützeburg zu heimschwätzen, nicht Französisch oder Portugiesisch zu heimschwätzen, wir haben ganz unterschiedliche Sprachen als Familiensprache, als Mamasprache mal an die Schule bringen. Und da können die öffentlichen Europaschulen aber auch nach ein Jahr besser mit der Heterogenität umgehen, die wir da auch aus den anderen Klassen zum Teil raushalten und da wir aber auch dort Perspektiv bieten, für mit mehr einem homogenen Gruppe können zu schaffen. Herr Remakel, müssen doch in der Orientation schon umgedurcht gehen. War das Ihre Erklärung vielleicht auch so, dass die spezifisch Opfer nicht unbedingt bei denen kann er auch können, die am meisten Giffen davon profitieren, eben die aus einem mehr defavorablen sozioökonomischen Umfeld kommen? Ich meine, du hast so gesagt, die Orientation meine ich als ganz wichtiger Faktor. Und da meine ich, wäre es mehr wertvoll, wenn wir den Échange, wenn wir den Échange hätten zwischen den Lycée-Profen und den Enseignern aus dem Fondamental, für eben damals den Älteren zusammen, da können die verschiedenen Offeren da können uns schwätzen, eben dann eben noch nur den Forsen eben gucken und nur den Verblässen, wo dann eben kann der nur dem Primär schon im Fondamental sein Platz am besten hat. Und das hat wir im Moment ein bisschen vermissen, was wir immer hatten am Fungol durch den Échange, durch die Kommission mit den Profen aus dem Sekundärklassik, Sekundärtechnik und eben Enseignern aus dem Fundamental. Aber wenn du alle guten Partnerinnen zusammen auf einen Tisch hat, auch wenn der Zeit intensiv ist, ich meine, da wird wir eine Zeit, die sicher ganz gut genutzt wird, wenn du mehr den Échange durch all deine Partner hat und dann meine ich, können die Leute besser in Connaissance der Kurs wählen, wo hier Kant oder wo Kant selber seinen Platz am besten hat. Madame Rest. Ja, ich meine, du kannst mir immer nicht mehr zustimmen, das ist etwas, was ganz viel gefragt wird, wo ganz viele Enseigner in Haut sind. Das war aber immer ganz flott, wenn wir da mal fundamental zusammen sitzen, dann haben wir zusammen angeguckt, was sind eigentlich die Kompetenzen vom Kant, wie gesagt, das aus und wie können wir zusammen den besten Weg für Kant finden. Für was wird das dann noch nicht gemacht? Das ist bei der letzten Reform, als das dann war das nicht mehr, als das dann nicht dezidiert ging, ich meine, dass es dann die Bilder an den Kant kriegt und das geht dann am Schulmeister mit der Psychologin oder Psychologe das dann geguckt und voilà, dass das im Moment, dass das weggefallen. Ich meine, es wäre vielleicht effektiv eine Überlegung wert, ob ich das nicht darum ging aufhören, weil den aber trotzdem muss so, ich meine, es aber schon ganz viel gemacht. Und ich meine, die Fundamental, die gehen schon ab dem Sikkel 4.1, gehen die am Fond geholt, auch an Inselissien, teilweise eine Visite machen, für sich da umzugucken. Und es gehen die Abfahrt zum Beispiel, wo auch die Eltern Aktien haben, die dann politisch am April ist, wo die Eltern wirklich bei allen Inselschulen, die hier interessieren, und die auch interessieren natürlich, können hier vorstellen gehen und ich kann informieren, was passt bei mir kann, also ich werde ganz offen kann informieren und das ist auch ganz wichtig, dass man die Offer so beibehalten, das heißt, dass man sowohl international Schulen haben, aber auch noch die ganz traditionelle Schulen, wie man das nennen, weil alles System für sich hat, sind Aturen und das dürfen wir nicht vergessen. Und wir brauchen für die diverse Population, auf die wir in den Jahren angegangen sind, brauchen wir verschiedene Modelle. Und so wie dann die Kolle International hier stärkte nun andere Sprachen, das muss ihnen hier wirklich zugestehen, haben dann die ganz klasse Schulen hier stärkte sicherlich an der größten Diversität, die sie können anbieten, ab der Katrämme respektive ab den Trosiämen, die letzte Jury immens ausgebaut gehen aus. Und das ist aber auch etwas, was zur Orientation beiträgt, aber was der kann, aber mit Möglichkeit geht, ist doch schon in eine Richtung zu gehen, die ihnen vielleicht zusieht, weil für Juren war es teilweise ein bisschen restriktiv. Ich kann mich erinnern, am General oder derzeit in Technik, wenn ihr dann wollt weitergehen im Regime Technik, da war es da Commerce, Paramedikal oder du gehst auf Mathe. Wenn die Mathe nicht so stark war, konnte ich kein Blut, kein Spritz gesehen, da war es sehr gedauert. Ne? Und du hast dann aber schon ganz gut, dass man halt aber so ein vielfältig Offer haben, anders die Schüler wirklich auch wirklich viel Möglichkeiten haben, auch an ihre Gebäude selber, weil sie dann an der Lyceen, wo dann aber ganz viel mit den Schülern über Orientation geschwärt haben, dann Tutoratstunden zum Beispiel, an wo sie auch selber an Betriebe können gucken, mit ihren Enseignern, dass sie gesehen, was könnte eigentlich du auf mich tun, aus dem Job, den mich interessiert. Nicht zu vergessen, sie natürlich die ganz vielen Stagen, die als Schüler heute Angebote kriegen, ob das hängt ja aus der Jeno-Sektion, aus der wirklich dann obligatorisch, zum Beispiel an der Präparation, müssen sie an den Stage gehen. Und du suchst auch zu gut einen Stage, der einem Schüler nicht gefallen hat, ist wichtig, weil da wissen, dass du will ich mal nicht machen. Und auch das ist natürlich eine Hilfestellung. Und ich fand, das sind aber schon ganz viele Sachen, die in der Zwischenzeit gemacht gehen, für als Schüler so gut wie möglich zu orientieren, also so gut wie möglich nur ihre Kompetenzen zu orientieren. Das heißt, der doch noch nicht die Kritik, die ihr da könnt, von den Parallelwelten, dass aus sich die öffentliche Schule in dem Sinn nicht genug reformiert, dann ist da die International Schools weiter gedrivet gehen, weil das dann mir einfach auch ist. Nee. Nee, also ich fand, Schiedfrieden hat sich, wie gesagt, all Modell hat sich gestärkt und soll auch in denen festhalten. Es kann in immer um Sachen natürlich überdenken an reformieren, mit Reform muss Sinn ergehen. Und nicht eine Reform für eine Reform zu machen. Frau Assoudé, was kann die öffentliche Schule von den International Schools noch vielleicht mal drüber holen, Herr Meisch? Also schon immer gesagt, wenn die öffentlichen Europaschulen abgehängt sind, das waren ja 6 bis 0. Bei allen wäre natürlich gesagt, die Schule ist nicht besser wie die anderen. Mir ist das vielleicht besser für eine Reihe von Schülerinnen und Schülern. Und natürlich geht es auch am General, am Klassik, an der Berufsausbildung ganz flott weher, die da wert sind zu analysieren. Und auch sollen weiter ausgebaut gehen, und sollen weiter ganz viele Schülerinnen und Schüler dahin gehen. Und da ist die Orientation natürlich mehr wichtig. Mehr ist so, wenn man an den öffentlichen internationalen Schulen keinen Platz für die Demand momentan, dann machen wir zu viel eine Selektion. Aber wenn wir das breit wollen abmachen für alle Sozialkosten auch, dann muss man weiter daraus bauen. Oder eben Elemente, oder Elemente von der Madriva holen an die öffentliche Schule. Das wäre ja dann Diana. Wird rund von einem Element geschwärt. Wahlweise Alphabetisierung Deutsch oder Französisch, das ist etwas, das haben wir uns aufgeguckt und natürlich mal rüber. Es gibt andere Punkte, die du sicherlich auch kann analysieren, zum die ganze Beispiel. Wolle von der Evaluation vielleicht den mängisch mehr formativ, mehr unterstützend als für den Schüler nicht zu sanktionieren mit einer Not mit dem Schüler zu weisen, hey, was musst du nur noch schaffen, das ist ein Sujet, wo ich zum Beispiel dem Präsident vom Observatoire de la Qualité Scolaire nach ein paar Wochen den Auftrag gehen und da mal eine Analyse zu machen und eine Reihe von Pisten zu schwieren. Es gibt vieles, was ich kann rüberholen, und haut aber auch schon auf anderen Plätzen hören. Es gibt einen gewissen Widerstand für das dann auch von haut auf mehr zu machen. Und dafür soll man einen um anderen machen und auch nicht überstürzen. Wir brauchen auch eine gewisse Kontinuität, einen gewissen Ruhe an unseren Schulen, und wir können das selber nicht überfordern, für zu viel mit denen umzupacken. Was auch ein großer Defi an der Schule ist, das ist ein anderes Sujet, auf den ich dann wollte zu schwätzen kommen, das ist der Umgang mit keiner mit spezifischen Bösen, wenn er rummerkelt, die hat ganz am Anfang von der Sendung schon darüber geschwätzt. Und sein Jahr geben, wenn sie ob da falsch fuhren, hat er rezent noch einmal gesagt, was sind da eher konkret Frauen, auch Doleancen und dem Minister? Wie viel ist da dann so am Stach gelöst, wie dir das Gefühl? Ich meine, dass nicht am Funkel der Senioren längst am Stach gelöst fielen mit sind Kanner, die nicht die Hölle kriegen, die sie am Funkel brauchen, die sich am Stach gelöst fielen. Also mün eng immens Heterogenität von den Kanner, mit hun immer mehr Kanner mit spezifischen Besuern. Mit Kanner mit spezifischen Besuern, du kann in ein paar Kategorien andelen, für den die, die eng die Probleme beim Lesen, beim Schreiben hun, dann hat den Kanner die gesundheitliche Probleme hun, und dann hat den die verhaltensabfällige Kanner. Und mit hun noch nicht für alle guten Lesungen fand, es gibt mün Ressourcen, die da sind, sind nicht durch. Wir haben Beispiele, wo es gut funktioniert. Wir haben die EBS zum Beispiel, das ist eine Ressource, die man gut kennt an der Schule, die den Kanner zu gut kennt, die Lernschwierigkeiten haben. Die punktuell an die Klasse kommen, dann kann er dann eben gezielt helfen. Und da sind wir auch immens froh, dass am Koalitionsakkord steht, dass das soll ausgebaut gehen. Es sollen auch EBS kommen an Schulen, die auch ein zusätzlich den EBS sollen unterstützen, dann haben wir aber ein Problem, dann das ist eine Sache, die gut funktionieren. Und das für auch viel drum an den Schulen sollen sich in den Sachen, die gut funktionieren, sollen sich inspirieren. Und das ist ein bisschen das Problem bei den ÖSAPS-Equipen, die sind eben nicht an den Schulen affektiert, die sind ziemlich weit weg. Das ist da bereichert um Ramfungel. Die Leute, die müssen wir alle guten ganz nah und den Terrain kriegen an Schulen, für das sie direkt könnten bei den Kanner intervenieren. Das heißt, wir brauchen da eine neue Organisation, und wir brauchen auch viel mehr Spezialisten an den Equipen, und wir müssen sie natürlich direkt in die Schule intervenieren. Und dann haben wir natürlich das Problem von den Kanner mit Verhaltensabfälligkeiten, dass so die Kanner die hören Hilfeschrei. Die Kanner die brauchen Hilfe. Und die Hilfe können sie temporär nicht immer an der Schule fanden, weil wir eben als Enseignant kein Therapeuten sind. Und da müsste es mehr schnell möglich sein, die kann er ganz oder halb rauszuholen an ein Therapiezentrum, für das sie da die Hilfe kriegen, die sie brauchen, für das sie da gestärkt gehen, für das sie dann gestärkt zurückkommen an als öffentliche Schule. Das ist ein großes Problem, das wir noch immer nicht gelöst haben. Ich schätze, von den aggressiven Kanner holen wir schon. Da gibt es ja die Centre Therapeutique. Herr Maschner-Römerke hat viel gesagt. Auf welche Punkte können da du als Minister zum Terrain entgegenkommen? Da war ich an der Schule in der Wesen, das war all Wort der Fall, und da mit Enseignern, mit Schülern, mit älteren Schwestern, das ist dort ein Thema Nummer 1. Das war, und ich kann konfirmieren, dass das noch immer eine Herausforderung ist, dass das auch ganz stark beschäftigt. Ich stelle mich froh, wenn wir über die letzten Jahre haben wir bald 1000 Posten mehr geschaffen, andere Unterstützung von Kanner mit spezifischen Besuchern, hinter der Reform von 2017. Ich stelle mich froh, wo wir drüber wären, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und wir sind da bei dem Rekrutement und Limit gegangen, nicht, was der Staat sich kann erleben, wir sind Limit gegangen, was den Erbesmarsche hier geht, weil wir eigentlich können rekrutieren, und wir wollen da nicht abhalten, wir wollen weiterführen, wir werden bei der nächsten Rentrée auch weiter IBSen an die Schule gehen, wir fangen dann an, einen zweiten IBS an der Schule können zu gehen, in den anderen, da wo am meisten notwendig ist, fangen wir dann an. Wir haben Centre Soziotherapeutik gemacht, wir auch können ähnlich das können zu beschulen, weil wir merken, dass dort nicht geht nicht mehr. Wir sind am Gangen, eure Plätze, echte Experienzen zu machen. Wie den Patrick Römerkel sieht, da wo ihr merkt, das geht nicht über 6 Stunden da. Mhm. Wir können ja vielleicht 2 Stunden oder 4 Stunden einen Kant beschulen. Da können wir natürlich nicht nur 2 oder 4 Stunden so, wo gehst du heim. Da muss man gucken, dass du eine Prise en Charge hast, und die muss dann auch assuriert gehen. Wir wollen das ganze System von der Inklusion auch mehr stark vernetzen mit dem von der Aide à l'Enfance, vom Jugendschutz, wo wir die Familie können mal dran holen, weil hier stößt das Schulsystem ganz schnell auf seine Limiten erkannt wird und nicht nur dann Probleme, besoinspezifisch, wie wir nennen, an der Schule. Es fällt da besonders auf, weil Schule ist ein Platz, wo ganz eng und strikt Regeln gibt. Aber wenn den nicht kann respektieren, da fällt den ab, und da können wir den sich dann da drüben, mit die besonderspezifisch, den besteht an Freizeitaktivitäten, an der Maison Relais, daheim, an der Familie, und dafür mengen ich, muss man auch mehr stärker nach Familie mit dran holen. Es geht aber auch, an das wollte ich wollen, also, wir investieren enorm viel daran, an den letzten Jahren haben wir das gemacht, und ich freue mich auch, wo ihr hier könnt. Und ich meine, wir müssen eigentlich die gesellschaftliche Diskussion hören. Wir machen alle Rentrée neue Antennen vom Kompetenzcenter für Autismus-Spektrum-Steuerung abdurte. Und ich kriege permanent just den Feedback. Wir diagnostizieren da viel, viel mehr, wie wir Plätze momentan schaffen. Da stelle ich mir schon die Frage, wo das dort hier kommt. Selbst mit Verhaltensabfälligen Kanner, Mensch muss gesellschaftlich auch enke die vorstellen, aber hier drin enke kurz vor Screen-Life-Balance geschwärt. Et ist schon markant, wenn ihr gesagt, wenn ihr das Smartphone auf den Markt kommt, wenn ihr sozialen Medien eine Lebensrealität von der Kanner gesehen, aber wie ab dem Moment eigentlich die Verhaltensopfälligkeiten, die immer gehen wird, irgendwas, mir einfach explodiert sind, dann dürfen Mensch muss gesellschaftlich auch der dort der Thematik unhören. Wo es auch ein Bild am Anfang war, weil das ja einfach ein bisschen erschreckend, wenn ihr den Bildungsbericht guckt, wir haben noch immer keine Statistik in einem Land, wie viel kann man hund mit spezifischen Bösen zu Lützburg. Wie wollen du dann adäquat planen können? Also wir sind ein System, den reaktiv ist, wenn ein Kant gemeldet wird, da gucken wir hin und drin, dass man dementsprechend noch Ressourcen bei kriegt. Du hast ja gesagt, bis es gemeldet wird, das dauert ja ewig. Ja, wir sind, und das gefällt nicht jeder, jeder Ränge, und das, ich kann bei 90% von dem Patrick Rimmel hängen, bleibt bei ihr voll und schreiben. Ich meine aber, dass auch wenn die Schule selber die Ressourcen durchgerieren, sind da erstens nicht mehr. Also schaffen auch nicht mehr direkt mit dem Kant, just dass wir nur nach meiner Informationen haben, wer eigentlich die Profile von den jeweiligen Kanner sind, wen, wo, wen ich interveniere, dann ist schon. Und das ist der Avantage, aber den vielleicht noch mitbringen. 25 Jahre lang habe ich Erfahrung. Ich war Präsident von einer Schulkommission, ich war Bürgermeister, sie am 12. Jahr Minister, schon noch Sachen gesehen, wo nicht tolerabel sind. Wo ein Edukateur an Schule gehen hört, an der sitzt die ganzen Zeiten, wo man bis oben nicht engem Kant. Das hilft dem Kant nicht, an das ist eine vergeudete Ressource. An das kann es nicht sein. Dafür braucht man ein System, wo man noch können herausfinden, die Ressourcen, die wir haben, die immer begrenzt werden, sind, die sind auf der Platz, bei dem Kant, wo der Besuch am größten ist, wo man am meisten in dem Moment können helfen. Aber wie dir zurecht tut, muss alles zurückgeben, spiegeln, wo der Besuch dann da ist, also wie viel kann man, wo hin, für das wir haben und runter manche Ressourcen noch können bei organisieren. Ich werde dem Minister dann aufhängen, die Statistiken noch mal zu feiern. Weil wir am Moment, das Gebäude haben sie ja vielleicht wohl, aber... Wir haben Statistiken. Das ist schon der Bildungsbericht, das ja, aber das tut er bemängelt. Es wird ja gesagt, das wäre ein ganz administrativ aufwendiges System, und du gibt all die dorten Informationen, wer für einen kann lokal, regional und auch national für Kompetenzzentren en charge geholt, weil bei nationalen Prise en charge mal so gut eine Nationalkommission haben, die das dort regeln, da gelegt man die Statistiken an die Zwölle. Wie erklärt ihr das dann am Bildungsbericht, ja, was so moniert geht? Es ist nicht ein Autor vom Bildungsbericht, ich gehe nicht an Obtrachen. Die hat ja, du da Kind intervenieren, dass das nicht stimmt. Nee, das so, so, nee. Wir intervenieren nicht. Wir korrigieren nicht aus dem Bildungsbericht. Der Bildungsbericht hat einen sehr großen Wert, als dass man viele Pisten führt. Die sind nicht alle gut richtig. Wir sollen uns mit den alle gut beschäftigen. Und das, meine ich, sollte man weiterhin machen, für das man ein E-Stuhl dann noch wirklich kann ein positiv Plus-Value durchaus erkennen stuhlen. Aber bei der Liste kommen wollte ich erst noch vorstellen, Herr Römerkel, du hast für du gesagt, die Kant muss auch geholfen kriegen. Also die brauchen die Hilfe, die nur du könnt. Wie viele negative Retouren kommt dann aber bei Kampagnen am Anfang von der Rentrée Stopp Inklusion? Du hast ihn aber echt erkannt, noch als betroffen kann oder als betroffen Eltern gefühlt und ich bin nicht willkommen an der Schule. Das ist definitiv nicht richtig. Also wir wollten just auf einen Missstand an der Schule aufmerksam machen. Wir haben auch gesagt, dass wenn wir wollen, die Inklusion so leben, wie wir sie wollen leben, das heißt, dass all Kant an der Schule das kriegt, was das braucht, dann sind wir am Moment unter Limit gekommen, aber nicht, wenn wir die Inklusion nicht wollen, mehr durch das Limit vom Personal. Und geht auch nicht durch. Für Heinz, du gehst das Wort Inklusion noch falsch verstanden. Inklusion will an unseren Namen nicht heißen, dass Kant an der Regel Schule aus, mit Inklusion will für uns heißen, dass ein Kant an der Regelschule aus und dass das Kant auch genau die Ressourcen kriegt, die es auch braucht. Und das ist eben am Moment nicht der Fall. Und dafür haben wir eben gesagt, und dazu stimmen auch, Stopp, die Inklusion hat ihre Limiten und das ist durch den Mangel an Ressourcen, die aktuell nicht an den Schulen da sind. Du siehst nicht, dass du das hast, vielleicht hat können falsch verstanden gehen, aber. Und hat den Weg können falsch verstanden gehen, aber das war nicht als Intention. Wenn man von Kanner schwätzen, die den Unterricht steuern, die verhaltensopfällig sind, du Leute natürlich, sind drin, auch die anderen Kanner drin, an die auch Materialien schlagen oder bauen darüber. Weil die Lyceen, ihr wisst, weil du könnt man am Rest, ihre Lycee, den... Kann man denken. Ihre Lycee war konzerniert, die müssen eine drastische Mesur ergreifen, für den Vandalismus da entgegenzuwirken. Ein Problem, den sich schenkst du über Jahre gezündet, aber nur rezent so ein Höchstpunkt erreicht wird, da so durchgegraffen wird, dass just nach Nieftalos Toiletten umfahren werden, zu dir. Ja, so war das. Also, es war effektiv. Ich meine, Vandalismus kennt, ich meine, kennt als Schule. Das kenne ich mir auch als Jugendzeit. Ich kann das auch so sagen, als Jugend. Ich habe es mir lange her. Gekrozelt ist es noch immer gegen Riedsandbank. Auch so, das ist eben so, das gehört zum, wie soll ich das, zur Pubertät einfach dazu. Das ist ein bisschen eine Art von Rebellion. Die Schüler haben hier hin. Haben hier auch einfach pure Dummheit. Mehr tat so effektiv, am Anfang von diesem Schuljahr, hat überhand geholt. Und war wirklich nicht mehr zerdrohen. Ich will das auch wirklich nicht mehr im Detail wiederholen. Wegen Foto schon mal angucken. An mehr hundo de mesure geholt immer geholt und die auch an der Presse ja dann pur mal stung. Ich stehe noch absolut dazu, dass ich die mesure geholt und dass mir da das direkt so die Idee tun. Und das ist darum gegangen, vier Schüler wirklich alle gut denken, darauf aufmerksam zu machen, heute, der hat gerne eine proper anständige Schule, aber dann muss die ihren Beitrag leisten. Und wenn dann du nicht mitmacht, das ist ein ganz gute Sache, aber wenn du es gesehen, dann meldet von der Schrift auch. An dem Message muss ich losgehen, mit Prall 3 Meter Rekül aus Ukom. Das ist ganz, ganz stark zurückgegangen. Wir haben uns dann noch einen einzelnen Fall, aber auch wirklich dann nicht mehr mit Extremitäten und so weiter. Extremitäten, ne? Mit das wirklich viel besser wie war. Das ist das, was wir erreichen wollten, die Schüler zum Nachdenken zu bringen. Und das ist erreicht. Und die Schule schon dann testfand? Nein. Nee, das, ich meine, die wissen noch, wie sie sich umgehen. Wir haben keine Kamera in den Gang. Ich meine, das ist relativ schwierig. Und du könnt auch keinen an den Büro spazieren, der sieht, ich wollte dich so nicht, weil das bei dir muss. Das, meine ich, das möchte dann aber keinen. Haben wir ein generelles Problem? Was sind dort Feedback, die da kriegt von den anderen Direktionen? Oder als es die Berichterstattung, die vielleicht den anderen auch vermittelt? Das ist ja uns dort der Fall. Ich meine, dass Berichterstattung vielleicht ein bisschen schon mehr grav durchstellt. Ich meine, dass es immer an den einzelnen Gebäuden so eine Phase gibt, wo das ein bisschen schon abflaut, da geht es ein bisschen zurück und da bin ich dann auch da ein bisschen so. Das ist aber noch nicht manchmal etwas, wo man als Minister extrem drüber machen. Und der Minister hat ja auch da freie Hand gelöst, für die dort eine Mesur umzusetzen, der hat er am Anfang auch unterstützt. Also, also mir, Vandalismus kann ich auch nicht so tolerieren. Ich stehle die Abschätzung von der Madame Recht, dass das tut noch kein neues Phänomen. Das war die Zeit, wo wir an Schule gegangen sind. Als Älteren hat das werden da ganz anders, dass darüber reagiert von der Schule. Und das wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Und das Schule ist absolut an ihrer Position, wieso das tun, das geht nicht. Das ist nicht keine Normalität, die zu tolerieren hast. Das ist vielleicht eine Normalität, dass ein Junker an der Pubertät probiere Grenzen auszureizen, aber dann muss das System an halt Schule auch so eine Grenze, die bleibt, du an mir verteidigen. Die auch das fand ich ganz, ganz normal. Vielleicht eine Experienz, die ich hatte, wo ich nach Bojamischte war. Immer, wenn man kleine Vakanzen hatte, wo kann er nicht fortgeführt sein, die Schule waren zu, dann hatte man mal irgendwo an der Gemeinde großen Vandalismus. Ein richtig großer Vandalismus, wo ihn einfach gemerkt hat, die langweilen sich los. Weil wir immer an den ersten Tag von der Schulvakanzen, wo die Lycée frei war. Die langweilen sich los und dann klammern sie irgendwo ran. Oves nach, wahrscheinlich drei Flaschen Bier getrunken und dann schlagen sie da Sachen für die. An dem Hängen muss man auch eine Konklusion daraus zeigen, kann man beschäftigen, die Jung, aber kann man gucken, dass man hier eine andere Möglichkeit gehen, hier Energie do Last zu gehen. Ich gebe halt auch wirklich gerne den Unterschied mehr inzwischen, mal einkehren, dem Vandalismus, den nicht neu ist, an anderen Phänomenen, die man die letzten Jahren hatten, die eine andere Qualität hatten, das war zum Beispiel die Gewaltvideos, die auf Social Media verbreitet gehen. Und wir haben am Kollegedirektor nach dieser Woche als Gedanke gemacht, wie können wir Juncker mehr dazu anhalten, sich zu bewegen, Sport zu machen, sich zu aktivieren, Energie zu gehen. Und ein konkret Piste zum Beispiel, das ist auch ein bisschen Screen-Life-Balance, da muss man auf der anderen Seite von der Woche etwas drauflegen, ein konkret Piste als ein dritte Sportstunde an den drei ersten Jahren am Lycée für alle Schüler, für das Jüderin kann da seine Energie sinnvoll lassen gehen und etwas für sein Bien-être machen und nicht so muss machen, wie der Platz leider noch immer geschieht. Weil beim Handy Götti oder mich streng durchgegrafft, das ist noch der erste Sujet, den schon die letzten paar Minuten mal dich noch wollte ausschwätzen, nur den Ausstrahl geht es am Fundamental Lass herremäkeln. Also alles brett? Ja, ich gebe so. Also wir unterstützen die Mesure natürlich, die du getroffen hast, weil wir auch gesehen, wie problematisch den Umgang mit dem Handy ist, auch für Kinder in dem Alter, aus dem Fundamental. Und ich meine, du musst Schul eben auch sein Teil dazu beitragen. Schul kann das nicht lang machen. Ich meine, geht um Sensibilisation an der Familie. Eben, und ich meine, die wissen auch beim guten Beispiel für und dafür meine ich, dass das den Handyverbot, den Lo an den Grundschulen los soll kommen, dass das ein gutes Sache ist. Wir brauchen auch schon eben ganz klar Direktiven, wie die kann wechseln, für wie lang, wo die Eltern das kann sind. Ich damit praktisch froh, die also ein bisschen nach beschäftigen. Wir für den Rest unterstützen wir aber dort die Idee vom oder Decision vom Edukationsminister zu 100%. Die Direktiven hören schon, die werden dann nächste Woche kommen. Wir sind gleich an der Halschen vom zweiten Trimester. Und die soll doch eine Informationskampagne für die Eltern nach für den Ausstrahl rausgehen. Ja, wir haben ja angefangen mit einem klaren Message, auch das Schuljahr, dass man sollen aufpassen, ob die Screen-Life-Balance da und ob den Gebrauch von dem Smartphone, von Social Media. Ich muss kurz, weil sonst hört man am Rest Zeit, mir für zu schreiben. Und der kann an dem Message, meine ich, als Ukom, und da das auch etwas wird direkt drin als gesucht und auch am Lycée, das haut quasi schon eine Selbstverständlichkeit, dass der Lycée, den Handy während dem Kurs weggelöscht wird, weil jeder mittlerweile den dritten Message verstehen wird, auch weil er klar war. Wie kommen die konkreten Direktiven dann noch für die Grundschulen? Also ich meine, dass viele Enseigner brauchen kein konkretes Direktiv, um zu wissen, dass sie eigentlich den Handy aufhören, wenn sie nicht an der Schule sind und sie dann noch zurückgehen. An 3D drauf, wenn das nachher der Fall ist, denken die Eltern kontaktieren, für das dann auch können, mit den Eltern ein zu beschwätzen. Das ist der klare Menschenverstand, man muss nicht alles an Reglement ergeben. Und am Rest hat direkt mehr Guidance vom Edukationsministerium gewünscht, dass die Opposition und die kritisiert, die Responsabilität wie bei der Umsetzung vom Handyverbot auf die Lyceen aufgewälzt gehen. Du kannst ja allgemein natürlich an dem Kader, der gesagt dass physische Distanz zum Handy, zu der Smartwatch während dem Unterricht ein bisschen das umsetzen, wie ich will, also auch mich streng geben, wenn ich will. Nee, ich meine, wir sind am Anfang ganz zufrieden, in der Tat, wir haben Mittwoch an einer Reunion mit dem Herrn Minister beschwert, dass das ganz gut zugeholt ging. Ich meine, die Schulen haben am September direkt kommuniziert, haben in Zukunft aus dem Handy, so dass ihnen nämlich gesagt die am Lycée hast du für Pengsten. Ja, mit dazu haben wir ganz viele Schulen schon im September durchgesagt, weil auch viele Schulen schon sowieso schon mal lang da mal hatten, für das zu machen. Und dann sind wir in der Phase, wo wir gucken, zusammen mit all den ethischen Partnern, wie zum Beispiel mit dem Schülerkomitee, mit dem Elternkomitee und so weiter, was können wir zusätzlich dazu machen? Und da sind ganz viele Ideen auf den Tisch gekommen und da möchte alle Schulen das, was für sie am Fungehol am vertretbarsten ist, aber am besten zu der Schulkommunität auch passt. Und ich meine, das ist eine ganz wichtige Sache und die unterstützen wir auch. Und wir finden das auch relativ gut gedeiht. Dann schließen wir das Ende mit einem konzilianten, mit einer konzilianten Note auf. Ich so ein Merci-Ball-Falle für heute. Merci für das Nachlauschen. Ab nächste Woche auf dieser Platz aus dem Weihbischof Leon Wagner. Merci und einen schönen Weekend. Merci. Merci gleichfalls.